Friday. Hallihallo und herzlich willkommen. Seit langem mal wieder eine neue Folge. Und ja, wie kann es anders sein, habe ich mir den Jörg eingeladen. Hallo Jörg. Grüß dich. Und natürlich, wenn der Jörg jetzt mal wieder da ist, und wir wissen ja alle, was letzte Woche war, dann gibt es nur eins, worüber wir reden können, und das ist das Ausscheiden der deutschen Nationalmannschaft. Nein, Quatsch. Es war dann sozusagen das, worauf wir eigentlich die ganze Zeit hingearbeitet haben hier in dem Podcast. Ja, und es war nämlich die Challenge Rot, war jetzt vergangenes Wochenende. Wir nehmen jetzt am Freitag auf, quasi fast eine Woche später. Ich hoffe, dass ich das am Wochenende geschnitten bekomme und es online stellen kann, damit das nicht so allzu alt wird. Aber mir war es halt wichtig, dass wenigstens deine Eindrücke noch relativ frisch sind. Ja, ich habe mir ganz kurz überlegt, bevor wir so in das Geschehen bei der Challenge reingehen, nochmal ganz kurz. Zumindest von meiner Seite aus kann ich sagen, dass momentan bei mir ziemlich viel los ist und ich ja so ein bisschen meine Hobbys unter einen Hut kriegen muss, und dann mache ich dann doch lieber was für mich selber, also sportmäßig, als jetzt einen Podcast weiterzumachen. Und deswegen kam jetzt in letzter Zeit keine Folge. Und ja, das wird wahrscheinlich erstmal so weitergehen, dass sporadisch Folgen kommen. Also jetzt nicht so, dass der Podcast jetzt hier komplett ad acta gelegt wird mit dieser Folge, aber ja, stellt euch mal darauf ein, dass vielleicht in einem Monat oder in zwei wieder eine kommt, keine Ahnung. Kann ich nicht versprechen, will ich auch nichts dazu sagen, weil ich selber ja gerade ein bisschen Zeitmangel habe. Ich bin jetzt auch gerade erst von einer halben Stunde heimgekommen und sitze quasi direkt schon wieder hier, und es ist ja auch wieder zeitintensiv, aber nichtsdestotrotz wird mir diese Folge jede Menge Spaß machen, weil, ja, Jörg, jetzt bist du dran. Du hast ein Ziel gehabt vor nicht ganz ein Jahr, glaube ich, hast du dir das gesetzt gehabt, gell? Doch, genau, ein Jahr, eine zuvor, gell? Doch, ein Jahr war jetzt halt. Also, ich erinnere mich noch an die Folge, als wir darüber gesprochen haben, dass du dich dann doch so ganz sporadisch in der Nacht losgemacht hast, um dich da anzustellen. Ja, und das Highlight, ein Jahr ist es jetzt her. Aber auch bevor wir in das Rennen gehen, wir haben auch längere Zeit nicht mehr gesprochen, deswegen würde ich gerne mal die Ereignisse zwischen unseren letzten Folgen, das war so irgendwann, glaube ich, im April oder so, März rum, du hattest da aber noch ja ein bisschen hin bis zur Challenge. Was denn so passiert bis dahin? Erzähl mal. Genau, wenn man mal so einen kleinen Recap so über die Vorbereitung nimmt. Wir hatten das letzte Mal ja gesprochen, das war so kurz nach meiner Corona-Erkrankung, und da bin ich so langsam wieder ins Training eingestiegen und hatte ja schon Befürchtungen, ja, wie das wird und ob sich irgendwas rauszieht, aber Gott sei Dank, also das war alles gut überstanden. Der Januar war noch ein bisschen, ja, so mit angezogener Handbremse, aber danach hat zum Glück alles wieder sich normalisiert und Training normal durchgezogen. Wie es halt immer so ist in den Wintermonaten, ja, alles kalt, da hat man dann manchmal auch so das ein oder andere Motivationsloch, aber da bin ich ganz, ganz gut durchgekommen. Ich hatte immer so das große Ziel im Blick, und ja, so als Zwischenziel, wenn man so ein bisschen mal Revue passieren lässt, war natürlich also was ganz Großes, was ich bisher auch noch nicht hatte. Wir waren eine Woche auf Mallorca im Trainingslager. Da sind wir mit einer Gruppe, ja, wir waren eine 8-Mann-Gruppe und kannte ich eine Handvoll Leute davon, und den Rest habe ich dann da erst kennengelernt, und das war echt ja, super cool, eine Woche auf Mallorca Radfahren. Das hat mich da auf jeden Fall weitergebracht. Ich habe ziemlich gelitten an den Bergen und im Schwimmbecken, weil ja, die Kollegen waren schon recht stark. Aber ich glaube, da habe ich auch nochmal einen Schritt nach vorne gemacht. Und ja, sowas kann ich mir für die Zukunft auf jeden Fall mal wieder vorstellen, weil das hat auf jeden Fall viel mehr Spaß gemacht als so eine Marathon-Vorbereitung. Und ja, da haben wir auf jeden Fall recht viele neue Eindrücke bekommen. Ja, ich muss gerade mal kurz einhaken, denn so wie es aussieht, habe ich nicht nur ein Katzenproblem hier, wenn sie mal hier ist, sondern der Jörg, wo jetzt vor allem die Katze durchs Bild gelaufen ist. Ja. Gab's auch noch nicht. Die musste ich kurz mal entfernen. Genau, entfernen sie sich. Ja, die haben hier gerade Fressen bekommen und jetzt sind sie hier ganz aufgeregt, wenn ich das spreche. Ja, okay. Ja, das war ja dann Ja, wie soll ich sagen, ging ja dann so auch langsam auf die finalen Schritte zu und das hat dich ja mit der Corona-Erkrankung nicht wirklich zurückgeworfen, hoffe ich doch. Und dann das Nee, Trainingslager, eigentlich auch das du ja nicht, ne? gemacht hast. Ja, und dann hattest du aber auch noch mal ein Vorbereitungsrennen. Und Genau. Wir haben, weil es halt, ja, ich wollte es nicht so weit wegreisen, weil ja, urlaubstechnisch war jetzt auch nicht so viel drin im Frühjahr. Und da habe ich hier in der Gegend eins gemacht in München, eine Mitteldistanz. Einfach um das Ganze ja auch von der Verpflegung her mal durchzuspielen, wie so eine Belastung ist, weil ich hatte bisher ja nur zwei Sprintdistanzen im Wettkampf. Und ja, dann ambitioniert dann ja eine Langdistanz machen zu wollen, ist, sollte man zumindest mal eine Mitteldistanz voll machen, habe ich mir gedacht. Und ja, das hat aber auch ganz, ganz gut geklappt. Also am meisten hatte ich ja wieder Angst vorm Schwimmen, aber auch das war super easy. In, weiß nicht, ob von den Zuhörern jemand kennt in München, aber das schwimmt man eine Regattastrecke. Das heißt, das Wasser war glasklar und es ging einfach geradeaus, 2x90 Grad Kurven und dann wieder zurück. Das war ganz, ganz easy. Es war zwar halt noch richtig kalt, weil es Anfang März, März sage ich schon, Mai war. Das Wasser, glaube ich, wenn ich es richtig in Erinnerung habe, 15,7 oder 15,5, also irgendwas unter 16 Grad, das war schon ja sehr, sehr kalt. Aber ja, ich habe es auch überlebt. Also bin auch wieder gut rausgekommen. Zwar nicht schnell, aber ich habe es geschafft. Und ja, dann Radfahren war da auch super easy, weil es hat 0 Höhenmeter hatte um diese ganze Strecke außenrum. Und Laufen war dann zwar ein bisschen tricky. Da ging es so eine, ja, ich würde schon fast sagen Cross-Strecke, da ging es einmal so einen richtigen Berg hoch auf so einen Wall an der Regatta-Strecke an der Seite und dann über so ein Feld und 180 Grad Kurven in diesem Feld drin und das war irgendwie, ja, wer es kennt, weiß, was ich beschreiben will. Die Strecke ist jetzt nicht so schön, aber ja, ich habe da eine Mitteldistanz gemacht und habe das auch alles, was ich wollte, mal testen können, Verpflegung bis das Zeitfahrrad. Denn ich habe mir noch so einen kleinen Aero-Helm gekauft, jetzt kein so ein super mit Schwanz hinten dran am Kopf, aber schon ein bisschen mehr Aero und das Ganze halt einmal das Race-Setup getestet und es hat ganz gut geklappt und dann war ich ganz zuversichtlich so für die letzte Vorbereitung und dann auch für Rot in dem Setup zu starten. Ne? Ja, wie war das Rennen? Also so vom Feeling her, was hast du jetzt daraus mitgenommen? Ja, also es war recht zuschauerarm. Es war auf jeden Fall, dass ich vom Kopf her diese, ich weiß gar nicht, es waren glaube ich 4 Stunden 20 oder 4:22, die Startstrecke war ein bisschen kürzer, aber dass ich da auf jeden Fall die Zeit vom Kopf her durchstehen kann, ohne jetzt irgendwie große Hotspots oder sowas, was ja in Rot anders ist, aber naja, wo man sich ja dann auch teilweise wieder motivieren muss. Und auch so vom Ablauf her, ja, ein Halbmarathon hinten drauflaufen, schon ziemlich hart am Limit. Und die Verpflegung dabei jetzt auch weiterzumachen. Also das war so eigentlich das Hauptziel, mal in den Wettkampf reinzukommen und Verpflegung zu testen. Das hat alles super geklappt. Also Ja, das ist auch gut. das war mir ganz Ja, wichtig. also wir sollten alle mal im Hinterkopf behalten, dass Jörg zwei Sprintdistanzen hatte und eine Mitteldistanz. Und dann ist er zur Challenge Rot gegangen und hat sich gedacht, naja, behalten wir das alles mal im Hinterkopf. Zum Ende der Folge werde ich euch nochmal erzählen, warum. Gut, Jörg. Es war dann Race Day, Race Week. Hast du dich denn oder warst du denn sehr aufgeregt? Konntest du schlafen noch einen Tag vorher oder hast du dann auch wieder direkt dich losgemacht? Ah, nee, also Rot war schon was anderes. Da eigentlich schon die fast schon 2 Wochen davor, wie dann so langsam das Tapern, so nach, naja, 2 Wochen noch nicht, aber so 10 Tage davor das Tapern angefangen hat, da war es dann schon die Anspannung so ein bisschen hochgegangen. Das war schon was anderes als so ein normaler Marathon. Und in Rot ist es ja so, dass man recht viel vor Ort eigentlich campt oder so. Also dass das wie so ein großes, ja, Festival ist, sage ich jetzt mal. Und wir wollten eigentlich schon am Dienstag anreisen, also in der Race Week am Dienstag mit einem geliehenen Camper. Dann hat es so sehr geregnet, dass wir das Ganze dann doch auf Donnerstag verschoben haben und waren dann ab Donnerstag vor Ort, aber das hat auch noch gereicht auf jeden Fall. Und dann waren wir auf dieser Campingwiese direkt neben dem Schwimmstart. Und ja, das sind ja dann, ich weiß gar nicht, wie viele Camper da stehen, gefühlt waren das bestimmt 1.000 Leute auf dem Campingplatz. Und also ich habe keine Zahlen, aber gefühlt, wer es vor Ort kennt, der weiß, dass da alle Campingplätze so um die Challenge rum ausgebucht sind und voll stehen. Da hat sich da richtig so ein, ja, so eine Art Festival-Feeling halt aufgebaut und dann eigentlich von Donnerstag dann bis wir sind Montag abgereist in dieser Blase, war schon dann bis zum Sonntag hin die Stimmung dann immer mehr am Steigen. Und das war schon auch, wenn man dann die Aufbauten gesehen hat und dann mal den Schwimmstart und ja, dann waren wir schon da gestanden, hat sich gefragt, ja, ob man das wirklich schafft, weil die Nervosität ist dann schon natürlich gestiegen. Ich habe zwar gut schlafen können, aber es liegt daran, dass ich immer schlafen kann. Also das ist bei mir einfach, ich lege mich hin und schlafe ein. Aber war schon sehr aufregend auf jeden Fall. Und dann halt auch die anderen Athleten zu sehen und alles Was hast du drumherum. so die 3 Tage da so getrieben? Aber die sind eigentlich erstaunlich schnell rumgegangen. Also Donnerstag bin ich über die Messe, also das ist auch eine Riesenmesse, das kann man jetzt nicht so mit einem Ironman vergleichen, sondern wirklich große, eigentlich jeder Hersteller, den man sich so vorstellen kann, ist da viel zu viel Geld ausgegeben Weißt du, warum man das nicht mit für Ironman vergleichen Sachen. kann? Weil Ironman ihre Premium-Partner hat und diese fünf, sechs Leute da, die sie da hinstellen, das ist dann halt bei so einer Challenge ist halt ein bisschen was anderes. Da kannst du, hast du halt wirklich vom Riesenkonzern bis wahrscheinlich hier irgendein Dorf, Laden, der da auch seine Dinge ausstellt. Genauso lokale Buden. Ich weiß gar nicht, wie viele Aussteller das waren, aber ja, man hat auf jeden Fall da so einen halben Tag sehr gut rumbringen können. Und ja, dann Donnerstag über die Messe Startunterlagen geholt und abends noch so ein kurzes Läufchen gemacht. Irgendwie 30 Minuten waren im Plan. Ja, und dann war dann der Donnerstag auch schon rum. Und Freitag war es dann ähnlich. Es ist so in Rot, am Freitag und am Samstag kann man Testschwimmen im Kanal machen. Da spannt sie früh nochmal für, ich glaube, 2 oder 3 Stunden den Kanal und dann kann man da auf der Strecke schwimmen. Das habe ich Freitag gemacht. So eine gute, ja auch gute halbe Stunde, ich glaube 30, 35 Minuten bin ich geschwommen, um schon mal so ein bisschen ja, den Kanal zu testen. Und da war dann, ab da war es dann wirklich mit der Nervosität schon on point, weil du gehst in das Wasser rein, bist vor dieser Brücke und siehst dieses große Challenge-Rot-Zeichen und da war ja alles schon aufgebaut und ja. Ab da ist man eigentlich im Tunnel drin und will einfach nur noch, dass es startet, so langsam. Ja, und dann, es war Freitag morgens, Freitag mittags bin ich noch eine Runde Rad gefahren. So 45 Minuten nochmal kurz alles checken, ob es den Transporter gut überstanden hat und so letzte 2, 3 Minuten ein bisschen Sprint angezogen oder halt nochmal kurz ein bisschen Race Pace und dann war es das auch. Abends gab es dann eine große Nudelparty von allen Teilnehmern, auch wieder am Messegelände. Die haben wir dann auch mitgenommen. War zwar völlig überlaufen, aber war dann schon ganz cool, was halt die ganzen Profis einmal vorgestellt haben. Und ja, haben wir uns das, wenn man schon vor Ort ist, auch noch mitgegeben. Und das war dann schon der Freitag. Tja, und Samstag ging dann eigentlich auch sehr schnell rum. War dann morgens nochmal kurz 20 Minuten laufen gegangen und dann ging um 12 Uhr die Wettkampfbesprechung. Dann musste er auch wieder nach Rot. Das ist vom Campingplatz her auch gar nicht so easy, also schon einfach, aber es sind einfach gute 10 Kilometer, also zur Messe. Und wir haben uns halt entschieden, am Schwimmstart zu parken oder zu campen, weil dann hast du morgens beim Rennen keine großen Wege. Aber heißt halt, wenn du auf die Messe willst, dann musst du immer diese Pendelzeit mit einrechnen. Ja, und genau, dann waren wir mittags auf Wettkampfbesprechung und dann eigentlich mal direkt danach dann der Rad-Check-In. Konnte man bis ja von 12 bis 17:30 machen. Da hat es dann aber mittags nochmal, also so gegen, ich glaube, 2 oder 3 nochmal so richtig gewittert und geregnet. Und dann haben wir das noch 1, 2 Stunden nach hinten verschoben, nicht im größten Regen das Rad einzuchecken, aber hat dann auch nichts gebracht. Wir haben zwar einen trockenen Slot erwischt, aber danach hat es wieder geregnet. Also war das Rad sowieso nass. Von daher war es dann auch schon erwischt. Aber ja, so war dann der Samstag. Und dann gab es Samstagabend nochmal schön essen. Und dann ja, war schon der Renntag da. Also sehr schnell rumgegangen die Zeit. Dann warst du wach. Ich habe mir den Wecker gestellt um 3:45 am Renntag. Also ich hatte zwar dadurch, dass ich halt eine sehr, ja, jetzt im Nachhinein betrachtet defensive Zielzeit angegeben habe, war ich in Startgruppe 15 von 20 oder so. Und in Rot ist es so, dass alle 5 Minuten die Startgruppen reingelassen werden ins Wasser. Das sind so, oh, ich muss jetzt schätzen, vielleicht so 200 Leute dann pro Startgruppe. Und ja, der erste Start war um 6:30 Uhr eben von den Profis und dann irgendwie in 5 Minuten Abständen und ich war um 7:50 Uhr dran. Aber musst du natürlich vorher schon in der Wechselzone sein, weil ja, wenn das Rennen gestartet ist, kommst du da nicht mehr rein. Kurze Frage, was hast du für Und eine Zielzeit eingegeben? ich hatte 11 Stunden 30 angegeben. Hat man, ja, es war mal so, der Plan war ursprünglich, also letztes Jahr war mal so, was ich mir so ungefähr zutraue. Und da dachte ich so, 1 Stunde 30 schwimmen, 6 Stunden Rad und 4 Stunden Marathon. Und so sind die 11:30 zustande Okay. gekommen. Ja, weil ich mir auch gerade überlegt, so 11:30, gibt ja Leute, die laufen ja, also sind ja wirklich so 15 Stunden unterwegs. Du warst schon ziemlich weit hinten in den Gruppen. Ja, das hat mich auch sehr gewundert, hey. Also Naja, aber ich sage ja immer, vielleicht ein bisschen offensiver, dann ist man weiter vorne, dann muss man nicht so viel überholen. Gut, aber ich glaube, du hast auch nicht damit gerechnet, dass 11:30 so eine schlechte Zeit anscheinend ist in Rot. hatte ich jetzt auch nicht, also puh, das, Naja, hey, gut. wer weiß, was die anderen so alle Kommt immer angegeben darauf an, wie viel du denn überholt hast, gell? Also das ist natürlich dann auch, wie waren denn deine Schwimmkollegen dann in deinem Slot? Also das war eigentlich erstaunlich gut. Ich meine, wir wissen ja alle, ich bin der geborene Schwimmer und Ein Seepferdchen. da hat, ja genau, ich habe ein Seepferdchen und damit bin Nee, ich ich an meine, Start du bist ein gegangen. Seepferdchen, aber. Also ja genau. Nee, ja, da hatte ich tatsächlich am meisten Schiss davor, vor dem Schwimmen, aber das war eigentlich völlig unbegründet. Wir sind vielleicht noch kurz, du gehst ja in Rot ins Wasser. Und dann musst du erstmal noch so 50 bis 100 Meter bis zu dieser wirklichen Startlinie schwimmen. Das ist dann so ein Boot, wo diese Startlinie hält. Und dagegen ging es dann los. Und vom ersten Mal ins Wasser rein bis dahin schwimmen, hast du halt schon den Ausblick auf diese Brücke und die Zuschauermassen. Und die feuern ja auch schon die Leute an, die außenrum schon vorher vor dir gestartet sind. Und ja, da warst du das erste Mal Gänsehaut am Tag, wenn du da rein bist und so wirklich weißt, jetzt geht's los. Und es war schon ein ganz mulmiges Gefühl, davor zu schwimmen zu dieser Startlinie. Aber ja, als es dann losging, waren, ja, also da hat es mir auf jeden Fall geholfen, vorher die Mitteldistanz gemacht zu haben, weil da war auch Massenstart. Und ja, ich bin einfach losgeschoben und habe geschaut, dass ich erstmal allen anderen aus dem Weg gehe. Ich kann das nicht so haben mit diesem Geprügel und ja, schnell bin ich ja eh nicht und kann da eh nicht wegschwimmen, aber da habe ich dann geschaut, dass ich halt möglichst wenig Tritte abbekomme und dann aber schon jemanden suche, wo ich mitschwimmen kann oder einigermaßen mithalten kann. Und das war dann eigentlich auch voll okay. Also es sind, man, freilich hat sich dann am Anfang gleich auseinandergezogen, aber ich habe dann schon so ein paar gefunden, die so in meiner Klasse sind und da bin ich einfach dran gehangen. Und dann lief es eigentlich auch richtig gut, muss ich sagen. Okay. Habt ihr noch irgendwelche anderen, die vor euch gestartet sind, eingeholt? Das glaube ich nicht, dass ich das Okay. gemacht habe. Ich weiß, dass ich überholt wurde. Das ist Aber jetzt ziemlich nicht von sicher, den weil anderen Slot wenn man dahinter, da, oder? ja doch, bestimmt Okay. auch. Also wenn, weil als ich dann auf die Radstrecke bin, dann siehst du ja, wer so um dich rum ist. Und man kann das ganz, ganz einfach sehen, weil die Nummern waren halt einfach hochsteigend. Okay. Also wer hinter dir war, hatte dann eine höhere Nummer. Und wenn ich den auf der Radstrecke überhole, na, dann heißt es, dass der mindestens mal 5 Minuten schneller geschwommen sein muss als ich, weil ja, der muss mich dann überholt Okay. haben beim Schwimmen. So, Aber wie gut, ich lange hast du jetzt meine, gebraucht fürs Schwimmen? eine Stunde Also schneller 21. als deine Prognose. Also, ja, also selbst, wenn man es mal so sagt, ich habe mir vorher jetzt auch nicht viel schneller als 1:30 zugetraut. Hier, Grüße an Adrian, der hat mir eine 1, mit Wechsel 1:25 zugetraut und das hat, tatsächlich war das auch ziemlich dann auf die Sekunde genau. Also, Wechselzone in Rot ist ja auch recht kurz eigentlich und das waren, ich glaube, irgendwie 4 Minuten Wechseln oder so. Also, das war ziemlich genau dann das, was er gesagt hat. Also habe ich mich auch ein bisschen ja, schlechter eingeschätzt, als dann am Ende rausgekommen bin. Aber ich war super happy. Es war schon ein guter Start in den Tag, wenn du rauskommst, du schaust auf die Uhr und bist, rechnest eigentlich fest damit, langsamer zu sein. Und dann hast du doch eigentlich schon fast ein Polster auf deine Zeit, die du wolltest. Und ja, das war ganz gut für den Kopf. Okay, bin mal gespannt, was du jetzt zum Radfahren erzählst, aber wie war denn das Wechseln so für dich? Also, was hast du denn, wie hat sich denn angefühlt, so dann aufs Rad zu wechseln? Ja, das war ein bisschen komisch. Also im Vergleich zur Mitteldistanz viel besser, weil in der Mitteldistanz, da war es mir echt noch so ein bisschen schwummrig, wie ich aufgestanden bin und rausgegangen bin. Aber da war das Wasser halt auch noch viel kälter. Und hier war das Wasser ja eigentlich ganz angenehm, wärmer als Außentemperatur. Und dann kommst du raus und läufst erstmal zu deinem Beutel, ziehst dein Neo aus und bist in dem Zelt drin. Und dann war ich mir die erste Entscheidung am Tag, ziehe ich eine Weste an oder nicht. Das haben viele um mich herum gemacht, weil es halt schon Regen und Wind gemeldet hat. Aber das habe ich dann sein gelassen. Ich habe gedacht, ja, wenn dann, na gut, dann werde ich halt nass. Aber bin dann einfach nur im Neo und habe halt Helm aufgezogen, Schuhe an, Socken habe ich mir da angezogen, weil ich brauche Socken beim Ich Radfahren, auch. beim Laufen. Und sehr gut, ja. Außerdem schaut es besser aus. Gut, das ist mir relativ okay. Jetzt brauch. Jo, und dann halt aufs Rad und dann war erstmal so die Frage, ist alles okay? Also Rad habe ich natürlich vorher schon mal gecheckt gehabt, aber es hat ja die ganze Zeit nachts noch geregnet gehabt, passt da alles, aber auch alles voll okay. Und dann geht's raus auf die Radstrecke und musste erstmal auf so eine, halt auf diese Brücke hochfahren, wo du vorher durchgeschwommen bist. Also das war dann der Start und da waren halt schon Zuschauermassen und das war halt schon mal, ja, sehr, sehr, sehr geil, da durchzufahren. Und da hat dann richtig die Stimmung nochmal gehoben und ja, dann ging es auf die Radrunde. Erzähl mal bis zum ominösen Berg, wie war es bis dahin für dich? Also konntest du über Zum Solarberg, ja, meinst du? genau. Ja. Konntest du Ja. einige überholen oder wie bist du so reingekommen ins Ja. Rad, ja, aufs Radfahren so? Also, genau, also wie vorher schon gesagt, vom Schwimmen her war es halt echt so, dass ich dann relativ weit hinten war und als ich dann aufs Rad drauf bin, habe ich, ja, natürlich bis die ersten 1, 2, 3 Kilometer schon mal über deiner Pace drüber, aber das hat sich dann auch ganz gut eingependelt. Aber es lief eigentlich in der ersten Runde, also für die, die es nicht kennen, Rot sind 2 Runden, zweimal knapp 90 Kilometer. Und die ersten, ja, so 40 Kilometer sind zwar wellig, aber du hast jetzt keine krassen Anstiege drin. Und da war es dann schon so, dass es nach Kilometer 10 ungefähr das Regnen angefangen hat. Und ich bin halt meine Pace durchgefahren und musste da schon relativ viel in der ersten Runde überholen. Ging aber gut, also es war jetzt nicht so, dass man da irgendwie ewig ausgebremst wurde, aber ich bin eigentlich durchgehend jetzt, in meine Gruppe fahren kannst du eh nicht, aber dass du immer mit denselben Leuten irgendwie am Kreiseln bist oder sowas, da, das war jetzt nicht der Fall, sondern es war eher so ein, ja, ein Überholen. Natürlich wurde ich auch überholt, das war jetzt nicht so, dass ich da der Schnellste bin, aber war schon tendenziell eher mehr, dass du da am Überholen warst. War dann, ja, auch ganz, ganz tricky, weil so nach 10, 15 Kilometern hat es das Regnen angefangen und es hat dann richtig runter geschifft, sage ich jetzt mal, aber war schon dann auch echt kalt. Und ja, so der beste Fahrer im Regen bin ich jetzt nicht. Das hat schon ein bisschen dann zu der einen oder anderen heiklen Situation geführt. Da gab es dann so eine kleine Abfahrt. Und ich wusste, dass meine Bremsen, also ich habe noch Felgenbremsen auf mein Triathlonrad, jetzt nicht so super bremsen im Regen. Und habe mich dann nochmal grandios selbst überschätzt. Da ging es auf so eine T-Kreuzung zu und man konnte eigentlich dann über die linke Spur, im Trockenen kannst du da Vollgas fahren. Und im Regen habe ich dann das Bremsen so 150 Meter vorher angefangen und hat sich leider nichts gebremst. Und dann stand ich so, es war nach 20 Kilometern, da stand ich vor der Entscheidung, ja, was machst du jetzt? Klickst du aus oder fährst du über den Schotter? Oder, ich habe mich dann für die Wiese entschieden, dass ich direkt über den Schotterstreifen bin und dann neben dem Fahrbahnrand direkt über die Wiese gerollt bin, bis ich ein bisschen runtergebremst hatte und dann wieder auf die Straße zurück. Also da hatte ich schon Glück, dass ich da keinen Sturz Musst hatte. du abschrecken oder? Und beim Zurückfahren, Nee. nee, ich bin einfach Okay. durchgerollt und bin dann wieder auf die Straße, habe mich vorher kurz umgedreht, habe Glück gehabt, dass keiner hinter mir war, dass ich wieder rüberziehen konnte. Aber ja, da war dann schon mal, ja, der Puls oben und ich war schon mal ein bisschen eingenordet, dass ich nicht so aggressiv war jetzt bei dem Wetter, weil im späteren Teil von der Strecke gab es dann ja schon noch mal die eine oder andere Abfahrt, wo so 180-Grad-Kurven wie so eine Art Serpentinen sind, zwei, drei Stück hintereinander und da fährst du schon recht schnell hin und da bin ich in der ersten Runde schon echt sehr, sehr defensiv gefahren, weil da hatte ich dann mächtig Schiss, dass ich noch mal irgendwie rutsche oder Ja, so. schade. Da lobe ich mir die Scheibenbremsen. Ja, da auf jeden Fall, also die fehlen irgendwann mal noch, aber ja, ich habe es überlegt und dann war's ganz gut da. Ja, zumindest hast du keinen Schuss gehabt, aber das wäre jetzt auch der Super-GAU gewesen, wenn da jetzt sowas Ja, passiert Gott sei wäre. Dank, ey. Gut, dass du das Fahrrad dann anscheinend gut überstanden hast, dass du nicht irgendwas noch eingefangen hast oder so, im Platten oder so, hätte man natürlich auch nicht brauchen können. Ja, gut, dann erzähl mal, Solarer Berg. Hat man wohl. Also ich meine, du kennst Genau. da ja aus, du kommst da ja aus der Gegend, du bist da ja wahrscheinlich schon ein paar Mal vorbeigefahren, wo dann keine Menschenmassen sind. Wie ist es denn so für dich gewesen, wenn du wusstest ja, jetzt kommt's gleich, bald bin ich ja da. Genau. Also ich war ja dann schon als Zuschauer oft da und habe mich dann zwar außerhalb von den Riesenmenschenmassen ganz oben dann hingestellt, wo man die Athleten dann noch ein bisschen mehr sieht. Aber also ich bin die Strecke vorher bestimmt 5, 6, 7 Mal abgefahren und man kann sich's einfach nicht vorstellen, wenn du unten um diese Kurve biegst, das ist so Art 90-Grad-Kurve und dann siehst du diesen Berg und vorher ist er noch so gittermäßig abgesperrt und dann danach die Menschenmassen, die immer enger werden, weil du denkst dir nur, oh, wie kommst du da durch? Und du hörst einfach nur die Leute schreien, also das ist war schon Wahnsinn. Da fährst du mit Gänsehaut hoch und ja, und genießt einfach die Stimmung nur noch. Du merkst dann an dem Tag eigentlich gar nicht, dass da ein Berg ist. Du schaltest halt runter, es wird ein bisschen anstrengender, ja, aber so die Leute außenrum, die schreien dich an und du fährst eigentlich in einer Reihe mit deinem Vorder- und Hintermann dann hoch. Überholen ist dann nicht und da denkt auch eigentlich keiner dran, dass man da überholt. Mir ein Rätsel wieder, die Profis dann doch noch irgendwie aneinander vorbeifahren können oder an den Age-Groupern vorbeikommen. Aber ja, so als normaler fährst du da einfach hoch und genießt die Stimmung. Und ja, da, wenn es dann ein, zwei Leute, die du halt auch noch kennst, da dann im letzten Moment erkennst, dann die brüllen dich an und klopfen dir so auf die Schulter und schreien dich da hoch. Das ist schon, also Gänsehaut. Richtig, richtig Ja, geil. ich wollte gerade noch fragen, Jeder, der. ob du da so Kollegen hattest, die da gestanden hatten, die dich dann noch hochgepusht haben. Ja, schon, also so meine Kollegen, die ich wusste, dass sie vor Ort sind, die wollten da nicht hin, weil sie auch gesagt haben, also da werde ich sie nicht erkennen und ja, sie vermutlich mich dann auch nicht, aber da waren dann, es waren an dem Tag eh so viele Leute da, die man dann irgendwie kannte über drei Ecken und die man dann auch erkannt hat an der Strecke und da halt auch am Solarer Berg waren dann zwei Kollegen, die, ja, hast du gar nicht mit gerechnet, dass welche da sind und auf einmal siehst du sie und die feiern einen voll ab und ja, ist schon, war schon besonders da. Vor allem die erste Runde hoch, wenn halt noch wirklich viele, viele Leute da sind. Für Zuschauer jetzt noch einigermaßen geht es einigermaßen, den Athleten noch zu verfolgen mit dem Live-Tracker. Weil das war eigentlich so das, was ich den ganzen Tag gemacht habe. Ich war selber ja unterwegs und hab dann nicht, konnte leider nicht zuschauen. Aber gut, zeigen jetzt meistens ja sowieso keine Athleten, also keine Amateurathleten. Und deswegen, ich habe da immer nur Live-Ticker nebenbei laufen lassen und habe hier so ein bisschen beobachtet. Obwohl du mir gesagt hast, dass dieser Tracker so ein bisschen gesponnen hat, aber dazu kommen wir später nochmal bis zu seinem Lauf, weil da irgendwann anscheinend die Zeit nicht so ganz gestimmt haben. Ich so, okay, da ist irgendwas. Naja gut. Ja, dann oben Solarer Berg und dann ging es weiter. Warst du also wieder so gepusht, dass du dann gesagt hast, so jetzt wieder runterkommen oder hast du erstmal Gas gegeben? Ja, also danach ist man schon erstmal ein bisschen gepusht. Also ich habe dann auch ein bisschen gebraucht, um da wieder runterzukommen. Was ganz gut ist, ist, dass direkt nach dem Anstieg, also eigentlich im Anstieg noch drin, aber wo es halt dann keine Menschenmassen mehr gab, gab es dann eine Verpflegungsstation und da hat man halt dann erst nochmal ja Wasser nachgefüllt und da ist man so ein bisschen runtergekommen. Aber der Solarer Berg ist so bei Kilometer, jetzt muss ich überlegen, 60 rum, knapp 60 oder 70 und dann war es gar nicht mehr so lang wieder bis zum Start von der Radrunde im Endeffekt. Und der Weg dahin ist eigentlich relativ flach. Also da kann man ganz, ganz gut schnell fahren und auch mal rollen lassen. Also so, ja, ein paar Millimeter waren schon drin, aber du konntest da schon gut drücken. Und ja, das mit der Euphorie da im Rücken fand ich das dann schon ziemlich nice, da zu fahren. Und es war dann auch wieder trocken. Also so kurz vorm Solarer Berg, so 5, 6 Kilometer vorher, würde ich jetzt mal schätzen, hat es aufgehört. Und die Strecke wurde dann auch schlagartig, weil es dann auch ein bisschen wärmer wurde, auch wieder, ja, trocken und da konnte man echt gut fahren. Wie war so die erste Runde für dich allgemein? Es ging schneller rum als gedacht. Also war jetzt nicht nur zeitmäßig, sondern auch so von der gefühlten Zeit her. Du bist eigentlich immer beschäftigt, entweder schaust du, dass du, wenn du überholt wirst oder überholst oder du trinkst oder isst, das ist eh, ja, hier mit der Verpflegung, es hat auf dem Rad super geklappt, aber gefühlt war ich halt nur am Trinken oder am irgendwie Anstiege fahren und das war ja, auf jeden Fall für den Kopf sehr, sehr kurz, das war dann schon gut, also die zweite Runde ging, dass man jetzt nicht so, also ich hatte nicht das Mindset, oh, jetzt nochmal so lange, sondern eher, ja, die Hälfte ist rum und es war gar nicht so schlimm, also das fand ich schon ganz, ganz gut für den Kopf, dass man jetzt jetzt keine Bammel davor hatte vor der zweiten Runde. Hast du denn irgendwo, also hast du auch mal so ein bisschen, ich sag mal, keine Athleten, also warst du stellenweise ein bisschen alleine oder warst du ständig bei irgendwelchen Leuten und musst halt gucken, dass du Abstand zumindest gewahrt hast? Ja, Also man hört immer, dass die zweite Runde so voll sein soll von den ganzen Startern, aber ich fand die erste Runde wesentlich voller als die zweite. Und wer die Strecke kennt, also zwischen Kalvarienberg, das ist so der zweite große Anstieg auf der Runde, der so bei Kilometer 40 ungefähr in der Runde. Und der ist eigentlich der viel längere und viel steilere als der Solaraberg. Und davor gibt es so ein geradeaus Stück oder halt ein recht flaches Stück von Thalmessing nach Greding. Und das sind so 10, 11 Kilometer, wo es wirklich flach ist und du halt einfach drücken kannst. Und da war es wirklich so, dass man, da habe ich eine Gruppe vorher überholt und sehe so die nächste, so ja, gefühlt war die 1,5 Kilometer weg oder so einen guten Kilometer weg. Und da habe ich dann überlegt, ob ich da hinfahre oder nicht. Und dann habe ich es mal probiert. Ich habe es zwar nicht ganz eingeholt, dann bis zum Ende von dem Stück, aber da war ich dann, das war so das einzige Stück, wo man wirklich alleine war. Also wo man dann nicht schauen musste, dass man sich zurückfallen lässt oder dass man jemanden überholt. Das war so in der zweiten Runde dann aber. Und ja, das war schon ein bisschen einsamer, die zweite. Aber dadurch, dass es halt trocken war, ließ sich's schöner fahren und war nicht ganz so kalt. Man hat dann nicht gefroren und ja, das fand ich dann schon ganz, ganz gut eigentlich und ging dann auch eigentlich schnell rum. Also wenn du beide Runden vergleichst, welche fandest du, also gefühlt, welche war jetzt vom Fahren her für dich besser? Hast du vielleicht einen Vergleich, welche schneller auch war? Schneller war die erste. Okay. Also irgendwie. Trotz Ausflug. Ich habe nach der ersten auf. Ja, trotz Ausflug, ja. Ich habe wattmäßig her war auch die erste besser. Also minimal, aber ein bisschen. Und in der ersten Runde habe ich drauf geschaut, da hatte ich einen 34 glatt Schnitt nach der Runde 1. Und ich bin am Ende dann ins Ziel gekommen, ich glaube mit 33,7 oder 33,8. Also war die zweite kurz oder halt minimal langsamer, aber jetzt nicht so, dass man dann super Einbruch drin gehabt hätte oder sowas, aber war so ein Stückchen langsamer. Mhm. Gab es denn in der zweiten Runde noch irgendwas, wo du sagst, das muss ich jetzt unbedingt noch erwähnen? Und nur eine Anschlussfrage, ist denn das zweite Mal Solaraberg dann so ein bisschen jetzt schon wieder oder immer noch geil? Also erstmal Solaraberg, fand ich zweite Runde so vom, weil jeder sagt immer, da sind dann weniger Leute da und die Stimmung ist nicht so geil. Also ich fand es tatsächlich dann vergleichbar. Es war ein bisschen weniger los, das stimmt schon. Aber du hattest dann nicht so dieses, in der ersten Runde war wirklich neben dir vielleicht 20 Zentimeter Platz und du konntest da eigentlich gar nicht kurz mal irgendwie lenken oder sowas, sondern du musstest wirklich einfach hinterher. In der zweiten Runde war es so, dass du halt vielleicht so, also gefühlt so einen halben Meter bis Meter Abstand neben dir hattest. Und es war vielleicht so, ja, eine oder zwei Reihen an Leuten weniger, aber du hattest ein bisschen mehr Platz zum Atmen. Und dadurch konnte man dann halt auch mal ja, ein bisschen besser rumschauen und halt ein bisschen die Leute mehr jetzt genießen, nicht, dass man jetzt denkt, man fährt da gleich in jemanden rein oder so. Das fand ich angenehmer zum Hochfahren. Aber stimmungsmäßig, die, wo da waren, haben trotzdem super Stimmung gemacht. Also das war immer noch geil. Man weiß halt, was einen dann erwartet, wenn man um die Kurve rumfährt. Es ist nicht so wie beim ersten Mal, dass man halt völlig geflasht ist. Man ist immer noch begeistert. Es ist so, ja, ich würde mal sagen, so 80% dazu von der Begeisterung her, dass du da reinfährst und die Leute siehst. Aber war trotzdem immer noch geil, da hochzufahren. Ich frage mich so, wenn du... Man hat sich halt schon drauf gefreut, dass er kommt. Ich frage mich, wenn du so hinter den Profiathleten so ein bisschen bist, so in vielleicht die erste, zweite Gruppe so, ob es da noch mal ein bisschen voller ist und noch mal ein bisschen extremer ist, weil ich glaube, viele wollen dann auch mal so langsam zum Laufen. Also viele sind da, glaube ich, vielleicht auch für die Profis so ein bisschen da, um die zu gucken. Da würde mich interessieren, aber gut, da soll es nicht drum gehen. Was immer noch meine erste Frage, ob es noch irgendwas gab, was in, oder muss nicht in der ersten, in der zweiten Runde, kann auch in der ersten sein, wo du sagst, das ist noch passiert. Ja, nee, eigentlich so wirklich irgendwas einschneiden ist nicht, was ich ziemlich bemerkenswert fand. Ich meine, das habe ich vorher auch noch nicht gesehen. Da bin ich an einen vorbeigefahren und er ist auf seiner Aero-Lenker gelegen und hat einfach so ein Brötchen gegessen. Und dieses Bild, das hat sich so eingebrannt, dachte ich mir so, okay, also das würde mir im Leben nicht einfallen, da irgendwas Festes zu essen. Ich hätte auch gar nichts beißen können auf dem Rad, ne? Also dieser Blick, ich fahre vorbei, schaue so rüber und sehe ihn da so schön in sein Brötchen reinbeißen, das fand ich ziemlich, habe ich zum Lachen müssen sogar auf dem Rad. Ja, aber sonst. Auf dem Rad ist mal gefährlich zu lachen. Also deswegen, ich höre ja eigentlich meistens, wenn ich unterwegs bin, wenn ich Podcasts höre, höre ich ja meistens irgendwelche Sportpodcasts. Aber wenn du mal einen Fehler machst, irgendwas Witziges zu hören, dann ist es manchmal echt ein bisschen wenn du dann so lachen musst oder so, das ist schon ein bisschen anstrengend dann. Ja, wie war es denn mit deiner Verpflegung so? Also hast du das alles gut managen können, auch mit den Flaschen, die Übergaben und so, hat das alles super funktioniert oder? Ja, das war eigentlich alles ganz gut. Vielleicht, also in Rot an der Strecke gibt es ja als Sponsor Powerbar und ich habe jetzt zwar im Rennen kein Powerbar mitgenommen, aber jetzt im Training alles damit trainiert, also das war alles mal getestet, die Gels von denen, das ISO, das hätte ich auch ganz gut vertragen. Aber ich habe auf Morten gesetzt und da eben meine ganze Verpflegung selber mitgenommen, was jetzt Trinken angeht. Deswegen habe ich jetzt erstmal meine Flaschen aufgetrunken und mein Trinksystem halt leer gemacht und das hat ganz gut geklappt. Ich habe sogar mehr getrunken, als ich wollte ursprünglich, weil ich einfach nach dem Schwimmen so einen Durst hatte auf dem Rad. Also die erste Runde schon in Summe 3 Flaschen getrunken und das war nie so ganz der Plan. Ich hatte 4 dabei und habe mir dann nochmal unterwegs Wasser geholt. Aber das hat super geklappt. Also die Helfer in Rot sind, also das ist echt krass, was da an Anzahl an Helfern da sind. Und die Verpflegungsstellen waren schon immer so an den Anstiegen, dass man da recht langsam vorbeigefahren ist. Das hatte ich vorher nämlich auch noch nie. Also ich habe das auch in der Mitteldistanz, habe ich keine Flaschen aufgenommen. Das war dann auch so eine Premiere in Rot, dass ich mal beim Fahren eine Flasche genommen habe. Aber das hat super geklappt. Also das war ganz gut. Auch das müsst ihr euch mal im Hinterkopf behalten, dass Jörg noch keine Flaschen genommen hat während des Fahrts. Das ist auch krass. Also gut. Deine Radfahrt, wie lange hat sie denn gedauert? Die hat gedauert, der offizielle Split sind 5 Stunden 18 und ein paar Sekunden. Also wenn man es so im Hinterkopf hatte, ich hatte vor einem Jahr irgendwann mal die 6 Stunden da angegeben und dass das schneller wird, war relativ klar, aber ich hatte jetzt eigentlich so um die 5,30 gerechnet oder 5,25, aber das ist dann doch, dann nochmal jetzt dann 5,18 wird, hätte ich nicht gedacht. Also da war ich auch recht happy dann, als ich runtergegangen bin vom Rad. Ja, Wettkampf ist immer was anderes, gell? Das ist gerade so. Ist Wahnsinn. Also. Da kann man nochmal ein bisschen was rausholen, vor allem wenn man mal bedenkt, du hast 6 Stunden angegeben, hast fast eine Stunde weniger gebraucht. Da kann man so langsam vielleicht erahnen, wo die Zeit hingeht. Ja, dann genau. Radfahrwechsel, wie war es so für dich? Ging's? Die Wechsel sind also in Rot ja auch super. Du steigst ab, gibst deinen Rad einen Helfer und dann drehst du eigentlich schnell deine Startnummer um, weil dann steht schon der nächste Helfer da und schreit deine Startnummer hinter sich weiter. Und dann läufst du in so in diese Ablage, wo die ganzen Beutel liegen, rein. Und da ist dann schon, also es sind auch sehr, sehr viele Helfer, die dann einfach deinen Beutel schon mal raussuchen und dann winken, dastehen und deine Nummer rufen. Dann kriegst du deinen Beutel in die Hand gedrückt und läufst in das Wechselzelt rein und der Helfer begleitet dich aber. Und du setzt dich dann hin auf die Bierbank und schüttest so deinen Beutel aus und dann helfen sie dir schon, also beim Helm ausziehen, nicht ganz, dass sie selber die Schuhe anziehen wollen. Also das ist wirklich krass, du hast da deine Begleitung mit dabei. Und dann, ich habe ja im Prinzip dann nur Schuhe angezogen und Helm runter, Caddy auf und dann ging es auf die Laufstrecke. War, ich glaube, knapp 2 Minuten oder sowas nur gebraucht. Also das geht ratzfatz da in Rot und ich habe mir gefühlt noch Zeit gelassen, wenn ich mir so andere Kollegen neben mir angeschaut habe. Ja gut, das mache ich vielleicht ein bisschen ehrgeiziger. Und vielleicht solltest du auch darüber nachdenken, da ein bisschen ehrgeiziger zu werden. Denn hinten raus, raus müssen wir nochmal drüber reden. Genau, dann ging's zum Lauf. Hast du schnell angefangen? Schneller als gewollt. Also der Lauf, ich bin rausgelaufen und habe auf die Uhr geschaut. Also vielleicht mal so für den Hinterkopf, wir hatten, so Adrian und ich hatten in der Wettkampfbesprechung oder wie wir so die Pace geplant haben, mal so einen Marathon angedacht mit so einer Pace von so 4,40 circa plus minus und es wäre so am Ende dann ja ungefähr irgendwas zwischen 3,15, 3,20, sowas um den Dreh rum, eher so Richtung 3,20 war der Plan zu laufen und ich laufe aus der Wechselzone raus, drück auf Lap-Taste bei der Uhr und dann sehe ich halt 6 Stunden 47 und ein paar Sekunden und dann habe ich das Rechnen angefangen und dann habe ich gedacht, 3 Stunden 13 Marathon bräuchte ich für Sub 10. Also das hatte ich vorher überhaupt nicht auf dem Schirm, dass ich überhaupt in die Regionen komme, aber dann überlegst du natürlich schon, was machst du beim Laufen? Und probierst du es oder probierst du es nicht? Und Rot ist so, dass so die ersten 2 Kilometer eigentlich wirklich so leicht bergab gehen, bevor du dann nochmal so einen kurzen Anstieg hast und dann bist du am Kanal. Und der Kanal ist ja komplett flach. Und dann habe ich überlegt, ja, was machst du jetzt? Wie läufst du an? Und dann hatte ich noch im Kopf, dass ich irgendwann mal einen Marathon gelaufen bin. In Frankfurt war das. Da bin ich, glaube ich, 3:11 oder so gelaufen und es war ziemlich glatt, eine 4:30er Pace. Und dann habe ich mir gedacht, naja, 4:30, das probierst du jetzt mal. Entweder das klappt, du schaffst es durch und dann wäre es natürlich, also so wäre ich schon super zufrieden, wenn ich irgendwie den Marathon in der geplanten Zeit durchkriege, aber dann wäre halt eine 9 vorne. Und dann dachte ich mir, okay, ich probiere es. Und dann ja, den ersten Kilometer rausgelaufen, der war dann, ich habe so nach so einem halben Kilometer auf die Uhr geschaut, da stand dann 3:50 drauf, dann wusste ich, okay, das ist auf jeden Fall viel zu schnell. Und dann, ja, der erste wurde dann irgendwie knapp 4:0 oder sowas, der, ja, das war dann. Da wusste ich dann, okay, ich muss ein bisschen langsamer machen und bin dann so die ersten, ich glaube, 15, fast bis 20 Kilometer hatte ich dann so knapp 4:30er Schnitt, so 1, 2 Sekunden plus minus immer, aber das waren halt dann die Verpflegungsstationen, aber da lief es eigentlich echt ganz, ganz konstant erstmal und hat sich alles ganz, ganz locker angefühlt. Also was heißt locker, aber so locker, wie sich's halt nach dem Radfahren und Schwimmen anfühlen kann. Also das lief dann schon relativ gut erstmal. Also fasziniert mich dir zuzuhören, wenn du noch deine Überlegungen machst, ob ein 3:30er Marathon läufst, weil du das, glaube ich, so auch noch nicht simuliert hattest. Nach 6 Stunden Schwimmen und Radfahren dann nochmal einen Marathon anzugehen, der fast ja schon in die Nähe deiner Bestzeit kommt, würde ich mal sagen. Naja, hab mir das ja mal angeguckt und ich habe auch direkt einen Anfang mir mal angeguckt, weil ich wusste, Jörg, der wird auf jeden Fall schneller sein, als er sollte. Dann habe ich mir geguckt, ich glaube, dort beim Live-Tracker stand auch irgendwas mit 3,50 oder irgendwie sowas, glaube ich. Auf jeden Fall stand da, glaube ich, meine 3, deswegen ist es mich so gewundert und dachte ich, muss auf jeden Fall mit ansprechen, was da so geplant war am Anfang. Ja, aber bis zum Kanal hast du ja anscheinend ganz gut geschafft und hast ja dann auch deine Pace gut halten können. Wie lang geht der Kanal? Genau, der Kanal fängt so an bei Kilometer 4 ungefähr und du läufst bei Kilometer 25, 26 wieder vom Kanal weg. Also schon so einen guten Halbmarathon am Kanal ungefähr. Läufst du als erstes so, du kommst runter, rechts weg bis zur ersten Schleuse, dann drehst du um, läufst schnurstracks bis zur nächsten Schleuse, drehst wieder um und läufst zurück. Also im Prinzip ist da, ja, es sind schon ein paar Leute dann vor Ort, das ist klar, aber da ist jetzt nicht so mega Stimmung wie jetzt in Rot selber. Und ja, aber war ganz okay. Also Wetter war ja auch relativ gnädig dann. Ist dir eigentlich bewusst, dass du bis da an dem Punkt den Patrick Lange schon überholt hattest? Ja, tatsächlich, weil dadurch, dass sie so früh gestartet sind, haben wir die Profis noch beim Wechseln zugeschaut aufs Rad. Okay. Und da war, also ich habe ihn zwar nicht gesehen, wie er da sich gekrümmt hat und irgendwie dann verletzt raus ist, aber man hat es über die Lautsprecher dann noch gehört. Okay. Also da, ich wusste nicht, dass er dann komplett raus ist. Er ist ja dann nochmal losgefahren mit meinem Rad und ja, ich habe es dann im Ziel mitbekommen, dass er dann ausgestiegen ist. Ja, aber so ganz reibungslos läuft der Marathon nie, egal ob du jetzt Triathlon machst oder nicht. Meistens wird es irgendwann schwer. Wann wird es denn schwer? Ja, also es war dann irgendwann so, dass ich schon immer ein bisschen langsamer geworden bin. Also ich bin dann eher so in Richtung von 4:30, so Richtung 4:35, 4:40 gingen dann die Kilometer so ab 25 läufst du vom Kanal weg und dann bist du erst nochmal so ein Waldstück. Das ist ein bisschen wellig, also jetzt nicht wirklich große Anstiege, aber man merkt es dann halt, wenn man schon so lange unterwegs ist. Und da gingen dann die Zeiten ja so Richtung 4:40, 4:45. Und war dann auch der Gesamtmarathon, glaube ich, schon in Richtung 3:13, 3:15, wo es dann schon so ein bisschen auf der Kippe stand, ob es noch klappen kann oder nicht. Und dann, ich war aber so, für mich war es eigentlich relativ fein. Also entweder es klappt oder es klappt nicht. Und wenn, dann wird es knapp drüber. Oder so einen schlimmen Einbruch habe ich dann eigentlich nicht kommen sehen, dass es dann, dass ich nicht mehr ins Ziel schaffe. Von daher war ich dann schon glücklich, dass ich so, da wusste ich so ungefähr, ich komme auf jeden Fall ins Ziel. Es wird halt entweder mehr oder weniger wehtun. Und bis dahin kannte ich die Strecke. Und es ist dann so, dass bei Kilometern 29 oder 30 geht es dann wieder nach Rot rein. Und da war so der erste kleine Anstieg. Das sind bloß so 300-400 Meter, aber es ist halt so wie über so eine Autobahnbrücke drüber, würde ich es jetzt mal beschreiben. Also ging schon ein bisschen ordentlich hoch, kurz und knackig. Und der hat schon gut in den Beinen gezogen, aber ja, laut Strava waren es irgendwie so 5-0 vom Split her. Also ging's, war es gar nicht so langsam, wie es sich angefühlt hat, aber so für den Kopf war das so der erste Punkt, wo es dann schon zäh wurde. Und dann läuft es durch Rot durch, so ein bisschen verwinkelt über Kopfsteinpflaster, und da war so die letzte Verpflegungsstation, wo ich komplett durchgelaufen bin. Also ich bin beim Laufen eigentlich, die Verpflegungsstation haben wir schon immer Wasser genommen oder mal Gel hatte ich selber dabei, wieder meine, aber Wasser und Iso über den Kopf geschüttet und gekühlt. Aber ich bin halt immer durchgelaufen, habe es da nicht langsamer gemacht oder gegangen. Und dann nach Rot ist es so, wenn du rauskommst, läufst du nach Büchenbach, das ist so ja halt ein Dorf weiter. Und das ist dann zwischen, jetzt muss ich überlegen, Kilometer 32 und 37 oder so, oder 36, ging es nach Büchenbach, und da geht es halt immer so wellig, aber bergauf, und eigentlich das ganze Stück über. Und das hat mich dann schon ja ziemlich runtergezogen. Also da war ich dann platt und bin dann auch in den Verpflegungsstation gegangen, was dann zwar am Ende gar nicht so langsam war von den Splits her, also von den Kilometerzahlen her. Deswegen auch deine Frage vorhin, weil im Tracker stand dann irgendwas von 8er Pace oder so. Oder ja, fast. Noch 7,57 oder irgendwie sowas stand da. Also es sah schon, man oder, sah schon, das ist ganz schon eingebüßt. Ich habe schon gedacht, entweder muss er mal kurz gehen oder er ist gerade in Verpflegung und hat mal ein bisschen Päuschen gemacht. Ja, aber du sagtest, dass deine Uhr das so gar nicht gezeigt hat, gell? Genau, es war halt so, dass diese Tracker irgendwie, entweder waren sie zwischen den Verpflegungsstationen irgendwie so gelegt, dass sie halt die Pace dann, ich bin dann durch die Verpflegungsstation gegangen, habe mir da halt ja dann Becher getrunken, über den Kopf geschüttet und dann war es Cola. Ja, halt, und Cola getrunken. Das hatte ich vorher auch noch nie, aber das hat dann richtig gut geschmeckt. Also das war die letzten 10 Kilometer, habe ich dann die Cola gerettet. Ja, aber so von den Kilometer-Splits her war man dann irgendwas zwischen 5,15 und 5,45 war, glaube ich, der langsamste. Also war es immer noch okay. Also es war jetzt nicht so, dass ich da voll wegbreche, aber es war halt langsamer als die 30 Kilometer davor. Und die Beine waren halt auch echt durch. Also die waren einfach platt, jetzt nicht am Krampfen, sondern die waren einfach müde. Da jedes Anlaufen wieder war schwierig, aber... Mhm. Ja, das war nochmal eine andere Hausnummer, das kann ich so bis jetzt noch nicht. So, ein bisschen hast du ja die Frage, also meine jetzt kommende Frage schon so ein bisschen beantwortet, aber was bist du so für ein Typ, wenn du so siehst, dass jetzt, keine Ahnung, du hast jetzt mit 4,30er Pace gerechnet, siehst du, jetzt ist 4,45, dann wird es noch ein bisschen langsamer, weil denkst du dir, okay, das ist eine Brücke, oder macht man sich dann da schon, so sieht man seine Fälle so ein bisschen davon schwimmen und das ärgert einen so ein bisschen, wie gehst du damit so ein bisschen um? Ja, also wenn du mir das als reinen Marathonläufer gefragt hättest oder nur in Marathon, dann hätte ich wahrscheinlich, dann wäre ich am Boden zerstört wahrscheinlich und Zielzeit nicht geschafft und ja, bis eine Minute oder 2 Minuten langsamer als geplant, ganze Laufbahn Mist oder sowas. Also das war jetzt tatsächlich so gar nicht beim Triathlon, weil da für mich stand halt ja das Finish so über allem, dass ich es irgendwie gut ins Ziel schaffe. Und da war ich mir sicher, das schaffe ich auf jeden Fall. Und von der Zielzeit her war ich ja immer noch weit drunter, als was ich mir vorgenommen habe. Und dann war es für mich dann irgendwann so, ja, wenn ich jetzt noch eine Minute, also mehr oder weniger brauche, oder wenn ich jetzt da nochmal 10 Sekunden gehen muss, weil es halt einfach nicht mehr funktioniert und ich kann danach wieder anlaufen, dann war das alles noch fein. Ich war da mit mir jetzt nicht irgendwie so, ja, jetzt ist alles Mist, aber da war ich schon dann guter Dinge, trotzdem aufgrund der Leistung her, dass das halt doch noch eine, ich sage es mal, ordentliche Zeit, was ja, wo ich super zufrieden bin mit, dann doch noch geklappt hat und jetzt nicht, ja, dass ich dann nicht mehr wirklich die kompletten Kilometer da gehen muss. Ich muss mich dann schon zwingen dazu eigentlich, auch wieder das Anlaufen nach den Verpflegungsstationen, dass ich zumindest zwischen denen, also die waren ja wirklich alle 1,5 Kilometer oder sowas, okay. Also waren wirklich viele Verpflegungsstationen, aber dazwischen immer gelaufen bin, weil ich glaube, wenn ich da das Gehen angefangen hätte, dann wäre es sehr zäh gewesen, dann hätte ich mich nicht mehr motivieren können irgendwie. Sobald du es einmal machst du es ja öfter so. Und da habe ich mir immer gesagt, okay, ich laufe bis zum Anfang von der Verpflegungsstation, dann gehe ich die durch und dann laufe ich wieder an. Und so lief es dann die letzten, ja, 8-9 Kilometer waren es dann eigentlich, dass ich die Taktik dann so gefahren habe, und dann war es eigentlich auch Ich war dann froh, wie es rum war, aber es war irgendwie aushaltbar dadurch. Bevor es für dich rum ist, Kilometer, so sage ich jetzt, ich sage einfach mal Kilometer 37, dann hast du 5 Kilometer bis zum Ziel. Wie hast du dich denn da so, ich sag mal, gefühlt? Hast du jetzt vom Laufen her, sagst du, es ging noch? Also ich konnte noch laufen? Oder war da einfach alles scheiße? Hast du gesagt, ich habe keinen Bock mehr da Ach, da drauf? war alles scheiße. Ja, bei Da war fünf wirklich Kilometer, alles, also. weiß ich habe extra jetzt 37 genommen, bei 5 Kilometer, das kann schon echt lang sein, weil man weiß, 5 Kilometer, wenn du da jetzt Das. halt, keine Ahnung, so eine 6er-Pace läufst, bist du halt eine halbe Stunde unterwegs, gell? Das ist dann halt auch, da weißt du Ja, noch, noch. das war dann wirklich, boah, so vom Kopf her war das dann kein Laufen mehr. Das war wirklich dann noch so zwingen Okay. dazu. Ich komme jetzt irgendwie schneller vorwärts und das war gar nicht schön. Also das ist jetzt im Nachhinein schon wahrscheinlich wieder alles geschönt durch den Zieleinlauf und durch das Finish und alles, aber währenddessen war es ja jetzt keine gute Zeit dadurch, weil es halt, wie gesagt, wehgetan hat alles ein bisschen und dann läufst du ja da von Büchenbach wieder runter bergab und so mit richtig kaputten Beinen bergab laufen ist auch gar nicht so geil, habe ich Ja, das gemerkt. stimmt. Dann, Aber wie ist es und denn dann eigentlich? Also ja. ich meine, jetzt so aus deiner Erzählung raus, finde ich es eigentlich gemein, dann so spät es sogar noch mal, ich sag mal, bergauf zu machen und dann noch bergab zu machen, wenn es eigentlich schon so richtig, wenn du richtig im Eimer bist und sagen, ah, jetzt läufst du aber noch mal bergab. Das ist dann halt schon eigentlich ein Gönn. Ich meine, an sich hört sich der Lauf ja so für die, ich sag mal, ersten 28 Kilometer recht easy an, weil du ja quasi wirklich eine Strecke hast, die mehr oder weniger flach ist. Und dann bist du aber, denkst du, okay, jetzt, hier ist flach, ich meine, der Kanal, da wird schon nicht viel passieren, da läufst du halt, gibst du Gas. Und dann aber zu sagen, jetzt musst du aber nochmal richtig bergauf. Also das ist dann, ja, für jemanden, der wahrscheinlich, keine Ahnung, zu dem Zeitpunkt 9 Stunden plus unterwegs ist, dass dann sagst, ja, das ist jetzt doch schon ganz schön heftig hier, die ganze Geschichte. Ja, also das war schon zäh und das war auch so, das Einzige, was ich mir in der Strecke nicht angeschaut habe, waren die letzten 10 Kilometer beim Laufen. Also gut, Kanal kannte ich ja, da bin ich schon mal gelaufen und der schaut bei Kilometer 5 nicht anders aus als bei Kilometer 20 plus, also der ist halt einfach immer gleich. Und Radstrecke kannte ich ja, aber die letzten 10 Laufkilometer, die wollte ich mir auch gar nicht anschauen. Ob das im Nachhinein zu schlau gewesen ist, ich weiß es nicht. Ich war dann überrascht, wie lang das hochging. Aber wenn ich gewusst hätte, was da kommt, also das klingt jetzt alles, als wären es super Berge. Es waren jetzt, ich glaube, die Strecke, ich weiß nicht, wenn sie irgendwie 180 Höhenmeter oder 200 Höhenmeter gesamt gehabt hat, ist es viel. Aber es sind jetzt nicht so super super Berge mit dabei, aber ja, halt so leicht leicht bergauf und das zieht sich halt am Ende dann schon. Und ja. Wir haben es auch diskutiert, ob es besser ist, wenn ich es weiß oder nicht weiß. Ich bin im Nachhinein war ich doch, glaube ich, ganz froh, dass ich es nicht gewusst habe, weil wenn ich schon bei Kilometer 30 gewusst hätte, wie das Ganze ausschaut, puh, dann weiß ich nicht, ob das vom Kopf her dann so gut gewesen wäre. Ich war dann eher überrascht, dass es doch so lange noch bergauf ging oder halt, bis du läufst da in Büchenbach um so einen Dorfteich rum und dann geht's, das ist praktisch der Wendepunkt und dann geht's wieder zurück. Und ich habe immer bloß mich gefragt, wann kommt denn dieser Teich endlich? So weit kann es doch gar nicht mehr sein. ja, war es halt doch ein ganz schönes Stück. Also das war schon, für den Kopf war das Härteste am ganzen Okay. Tag. Also das kann man schon so sagen. Wie war es denn mit der Stimmung da? Also, da sind ja immer noch viele Leute unterwegs, oder nicht? Ja, da waren schon, also Läufer waren eh viele da und so zwischendrin vom Kanal bis nach Rot waren ein bisschen weniger, dann in Rot waren halt super viele. Und auf dem Weg nach Büchenbach eigentlich auch an den Verpflegungsstationen war eh eigentlich immer super Stimmung, so von den Helfern her. Und da haben sich dann auch mal ein paar Leute mit hingestellt. Und in Büchenbach, wo dieser besagte Weiher ist, da war auch nochmal so ein Hotspot mit Musik und Zuschauern. Und das war schon alles ganz, ganz cool vor Ort. Also Stimmung hat's nirgendwo gemangelt, sage ich jetzt mal. Aber ja, es zieht halt dann, also motiviert dich dann halt irgendwann. Zwar vom Kopf her, aber die Beine wollten halt dann einfach nicht mehr. Also da ist es dann nicht mehr angekommen. Ja, nichtsdestotrotz musstest du irgendwann in dieses Stadion laufen mit den ganzen Menschenmassen. Ich sag Ja. mal, dann weißt du ja ungefähr, glaube ich, auch, wo du bist. Weil du kennst ja so zumindest relativ, glaube ich, da aus, dass du weißt ja, wo das Stadion ist und kannst ungefähr sagen, ja, jetzt noch hier lang und dann bin ich ja schon fast da. Wie war es denn so? Ich sag mal kurz davor, hast du da schon Gänsehaut bekommen, Pipi in den Augen und dann ging's los oder? Ja, schon. Also wenn du dann wieder nach Rot reinkommst, dann läufst du nochmal über so einen, über den Marktplatz drüber, da ist nochmal fette Stimmung. Und dann geht es nochmal, ich weiß gar nicht, wie viele Kurven, nochmal so durch die Stadt durch. Und dann hörst du halt schon das Stadion, den Sprecher und so die Stimmung, wie so halt den Hall oder aus so, ich glaube, das war so Kilometer 40 oder sowas, wo man es dann wirklich das erste Mal so bewusst wahrgenommen hat. Und dann läufst du noch einmal so ums Stadion außenrum im Endeffekt, dass du halt, ja, hintenrum reinlaufen kannst oder halt die Marathonstrecke dann hintenrum reingeht. Ja, und dann ist eigentlich schon so vorm Stadion so 300, 400 Meter schon so abgesperrt, wo du halt praktisch durch so einen Zaun läufst, wo dann praktisch auch bloß noch maximal zwei Leute nebeneinander laufen können. Also da würdest du dann schon zum Stadion hingeführt. Ja, und da wurde es eigentlich so erstmal so richtig bewusst, dass man es jetzt geschafft hat. Also dass man jetzt halt in dieses Stadion reinläuft und dass es vorbei ist. Ne? Und ja, man malt sich das ja schon immer so eigentlich das ganze Jahr über aus, dass du dann ins Stadion reinläufst und dann ins Ziel kommst, aber es ging dann so schnell vorbei. Also ich bin reingelaufen und ich hatte noch von einer Bekannten so im Kopf, dass du auf jeden Fall Abstand zum Vordermann halten musst, egal wie langsam du bist, damit du hier alleine auf diesem Zielfoto bist und halt schön alleine einlaufen kannst und vielleicht noch einen oder anderen abklatschen. Das habe ich dann auch gemacht, habe so 10 Meter Abstand gehabt und konnte dann auch das eigentlich ganz, ganz gut genießen, da reinlaufen. Natürlich Wahnsinn, du kommst rein und das ganze Stadion war gefühlt voll. Also war wirklich sehr, sehr gut gefüllt. Und dann habe ich noch meine Familie und Freunde an der Seite gesehen, die konnte ich dann auch abklatschen. Das war auch echt, echt cool. Und ja, dann bin ich im Prinzip in der 92-Grad-Kurve in diesem Stadion. Du machst praktisch so eine Runde und dann läufst du durch den Zielbogen. Und naja, bis zum ersten bin ich noch so gejoggt und dann halt, ja, durch den zweiten dann schön reingegangen. Und das war schon, ja, emotional, da durch dieses Ziel zu laufen. Das war schon besonders. Also da kann jeder Marathon einpacken, egal ob das Berlin-Marathon ist mit den Leuten vor Ort. Also das ist wirklich, ja, einmalig. Naja, ist doch schön, dass ein Traum wahr geworden ist. Das freut mich auch für dich. Und jetzt kannst du auch mal deine Zielzeit und deine Marathonzeit sagen. Genau, also ich bin dann mit 1 Stunde 6 und 42 Sekunden ins Ziel gekommen Mit und der Marathon waren 3 Stunden 20. 10 Stunden. Also Zehn eine Stunde Stunden, wäre sorry, super. 10 Stunden 6. Ja, 1 Stunde wäre super. Nee, 10 Stunden 6 und der Marathon waren 3 Stunden 20. Ja, 3 Stunden 20, also Ja. für das, wie du es gerade so das Ende beschrieben hast, also waren ja schon harte Kilometer, du sagtest ja selber, die Beine waren einfach auch schon nicht mehr da und dann läufst du trotzdem noch 3,20, wo du sagst, boah, also was du vorher angegeben hast, war eigentlich Quatsch, sagen wir mal so. du hast ja alles so mehr oder weniger pulverisiert. Ja, nichtsdestotrotz, 6 Stunden, also schon 6 Minuten über die 10-Stunden-Marke, ja, ich denke mal, da brauchst du ja nicht grämen, den Tag. Ja, Nee, manchmal ist es also. einfach so, gell? Ich meine, im Endeffekt, was ich eigentlich damit sagen weil du bist das erste Mal gelaufen, also so eine Strecke das erste Mal und dann fast unter 10 Stunden zu kommen, also das ist schon echt heftig und ich glaube, da kannst du echt stolz sein auf diese Leistung. Und ich finde das einfach Wahnsinn, wenn du sagst, ja, zwei Sprint, einmal Mitteldistanz und dann erstmal Challenge rot gemacht, ja, und zumindest alles, was du dir vorgenommen hast, auch noch unterboten. Also, was will man mehr erwarten? Ja. Und ich meine, die Eindrücke bleiben fürs Leben. Das auf jeden Fall. Nee, ich bin mega, mega zufrieden. Hast jetzt niemals gedacht, dass der Tag so läuft und eigentlich keine großen Probleme da sind oder eigentlich gar keine Probleme da sind. Und ja, deswegen, also ich bin da überhaupt nicht um die 6 Minuten. Das ist, ja, ich will jetzt nicht sagen egal, aber das stört mich nicht, sagen wir mal so. Ich bin da super zufrieden mit, wie es gelaufen ist. Und ja, dass ich überhaupt mit einer 10 vorne ins Ziel komme, hätte ich, ja, wie gesagt, wenn es mir das vor einem Jahr erzählt hättest, hätte ich es niemals geglaubt. Auch vor wahrscheinlich einem halben Jahr nicht. Also von daher, ja, ich bin super zufrieden und das war wirklich ein richtig, richtig guter Tag. Ja, aber nichtsdestotrotz bist du ja auch ein ambitionierter Athlet. Da wollen wir doch wissen, ob du dann dich in der Nacht schon wieder angestellt hast. Ich war in der Schlange tatsächlich, aber nur um Freunde zu besuchen am nächsten Okay. Tag. Ich hab mir kein Ticket geholt, auch wenn es mir von ein paar Personen immer noch nicht geglaubt wird, dass ich keins Na. habe. Aber ich habe keins. Also keine Angst. Nächstes Jahr kein Rot für mich. Nee, auch ernsthaft, das War ein geiles Erlebnis. Wird mit Sicherheit auch irgendwann mal wieder eine Langdistanz geben, aber nächstes Jahr sehe ich es erstmal noch nicht. Das war jetzt sehr, sehr lange und jetzt nicht sehr, aber harte Vorbereitung und man steckt da schon viel zurück, auch in der Familie und Freundinnen und es dreht sich halt alles nur um diesen Sport und das 2 Jahre in Folge, das wäre too much. Also das wird eher dann nächstes Jahr keine Langdistanz, vielleicht in 2 Jahren wieder, aber ich habe auf jeden Fall Blut geleckt und das macht auf jeden Fall mehr Spaß als gedacht, auch wenn es sich manchmal nicht so anhört, wenn man das Ganze beschreibt. Ja, also ich hab dir sehr gerne zugehört. Vor allem, wäre ich ein bisschen sauer gewesen, wenn du einfach so durchgelaufen wärst. Und also wenn du nicht gelitten hättest, wäre ich echt ein bisschen enttäuscht gewesen, weil das gehört dazu. Das muss man halt auch mal machen. Vor allem für die erste Langdistanz dann noch, da muss man auch mal richtig leiden. Ja, da muss man auch mal, da kann man nicht eine super Radzeit haben und dann noch einen Marathon laufen, der fast, was ist deine Bestzeit beim Marathon? 2,58. Stimmt, da war ja was. Ja. Genau, und dann läufst du fast, also plus Radfahren und Schwimmen, läufst du fast eine halbe Stunde, ja, unter einer halben Stunde langsamer. Also das ist ja schon echt gemein, zumindest für alle, die hier zuhören. Ja, also da, genau, bleib mal dran. Und ich verstehe dich so gut. Also wenn du dann so viel für diese Vorbereitung investieren musst, um das Ziel, was du dir vornimmst, weil ich meine, Marathon zu laufen ist ja das eine. Gell? Marathon in einer gewissen Zeit zu laufen ist was anderes. Gell? Das ist schon ein ganz, ganz großer Akt auch. Das glaubt man vielleicht nicht, aber ich glaube, wir mussten uns beide ganz schön auf dem Hosenboden sitzen, um unter 3 zu kommen. Also ich habe danach auch erstmal ja eine Wand vorm Kopf gehabt, weil es einfach so intensiv war. Und ich kann mir vorstellen, dass halt fürs Triathlon, also ich bin selber ja keine Langdistanz, habe ich noch nicht gemacht und weiß noch nicht, ob es überhaupt noch irgendwann dazu kommt, aber nichtsdestotrotz ist das wahrscheinlich noch mal intensiver als diese Marathon-Vorbereitung, weil du halt, ja, du willst ja ankommen, Ist halt vor allem auch viel länger, ohne genau. dass du dann, also ich glaube, das Schlimmste, was passieren kann, ist eine vernünftige Radzeit zu haben, aber dann den ganzen Marathon zu leiden. Das ist, glaube ich, das Schlimmste, was passieren kann. Und na gut, ich meine, in Rot hast du noch einigermaßen vielleicht eine nachgiebige Strecke, die jetzt, wo du sagen kannst, ja, die ersten Kilometer kann man auch gut überstehen. Wenn du jetzt natürlich jetzt am Anfang schon die Berge hättest oder sowas, würdest du vielleicht auch diesen Part nicht wirklich überstehen können, weil es einfach schon so too much ist. Aber ja, ich kann mir gar nicht vorstellen, wie du dann so wirklich einen Marathon hast, der noch Höhenmeter hat. Ja, also ich meine, klar, jeder Höhenmeter tut weh, auch die 100 oder 200 Höhenmeter, die tun auch höllisch weh, wenn du halt schon eine super Radzeit gehabt hast. Also ja, wie gesagt, freut mich sehr, dass du das alle so genießen kannst und schön, dass wir dich begleiten durften dabei, auch wenn es leider 2 Aufnahmen zu wenig waren, meiner Meinung nach, aber es lag eher an mir, nicht an dir. Nichtsdestotrotz danke ich dir dafür, dass du uns mitgenommen hast auf diese Reise. Und hoffe ich Alles doch, gut, ich habe dass. zu danken, dass Sie mir zugehört haben. Ja, ich hab gute. Ist ja doch immer ganz, ganz schön, darüber zu Ja, das sprechen. glaube ich. Danke nochmal. Ich habe auch gute ja, Zuschriften, sage ich jetzt mal, ich als alter Printmann. Also gute Nachrichten bekommen, dass es den Leuten auch Spaß macht, das zu hören. Aber einen kleinen Teil will ich mir selber auch ein bisschen zuschreiben, dass du dann so eine gute Radzeit hattest zumindest, weil da hab ich vermittelt. Definitiv, ja, das stimmt. Ich habe alles Hat mich getan sehr dafür, dass du eine gefreut. gute Reise bekommst. Genau. Ja, ich glaube, es lag an den Ja, Spacern. gut. An 2 Spacern lag es. Glaube ich auch. Also die Position, die war schon richtig gut und es hat überhaupt nichts gekrampft und die Marathonzeit geht auch zur Hälfte auf dich. Aber bevor ich dich hier entlassen muss, wie ist es dir danach so gegangen? Ja, puh, also. Der Montag und der Dienstag, die waren schon sehr zäh, was die Beine angeht. Also die waren richtig, richtig Hast du durch. Treppen bei dir? Ja, wir wohnen also im Dachgeschoss. Ich musste 2 Treppen hoch und das war eine Herausforderung. Hm, Ach ja, vielleicht Thema Treppen. Man kommt dann in Rot ins Ziel und dann ist er im Mega-Zielbereich und da gibt es auch Duschen. Und das war schon die erste Herausforderung, weil diese Duschen waren über 3 Stufen zu okay. erreichen. Das ist aber auch Und das gemein. hoch ging's noch, aber diese nach dem Duschen dann da runter, da habe ich ganz schön gebraucht. Das glaube ich Ich dir. glaube, jeder, der da mal in diesem Wechselzelt stand, der weiß, die können auch mal 5 Minuten in Anspruch nehmen. Also das war ganz, ganz tricky. Aber ja, Beine, wie gesagt, danach richtig durch gewesen. Wir nehmen jetzt am Freitag auf und jetzt Donnerstag und Freitag waren so die ersten Tage, wo sich die Beine wieder einigermaßen normal angefühlt haben. Also ja, ich habe jetzt bis gestern auch nichts gemacht. Bin gestern mal ganz, ganz kurz laufen gewesen, aber habe mich da auf 20 Minuten beschränkt, weil die Beine doch noch in Büchenbach waren. Und ja, jetzt heute bin ich vor der Aufnahme, war eine Stunde radeln. Das hat sich wieder ganz okay angefühlt. Ja, so langsam ist der Körper dann doch wieder den Muskelkater los. Aber das war schon nachhaltig, wie die müde waren. Aber ist ja schön. Also ich finde, das gehört ja dazu. Also ich habe, als ich noch Ja, definitiv. Also Jünger das muss ich war, so in sagen. deinem Alter, nein Gott, als ich so meine ersten 100 Kilometer gemacht habe, so weißt du, und danach einfach so platt auf dem Bett lag oder auf der Couch lag, das sind die Momente, wo man eigentlich dafür trainiert. Also das ist ja, wofür man es macht, wo du einfach sagst, so jetzt einfach nur die Beine hochlegen und ich will nichts mehr, du bist einfach nur so platt und du hast auch gar keinen Bock aufzustehen. Und das ist halt, weil der auch nach, ich weiß noch, nach meinen Marathons, ich war so froh, einfach dann einfach mal die Beine die nächsten 2, 3 Tage hochzulegen und sagen, nee, jetzt muss ich mich mal ein bisschen erholen. Und das ist einfach, ich weiß nicht, das kann man eigentlich nicht beschreiben. Da muss man, glaube ich, dafür gemacht sein, zu sagen, das ist ein geiles Gefühl. Ja, und du liegst einfach da und bist einfach, ja, zufrieden und machst einfach nichts. Also Genau. das war wirklich, wirklich eine geile Zeit. Also wir haben uns noch Urlaub genommen und ja, einfach nichts gemacht. Das war wirklich, wirklich schön. Hast du dir Das denn was? Ganze mal Hast du dir denn genießen. was Geiles zu essen gegönnt danach? Das war tatsächlich ein bisschen schwierig, weil ich konnte danach einfach nichts Okay. essen. Also ich bin ins Ziel gekommen um, oh, wann war es denn? 18 Uhr, 19 Uhr, irgendwie sowas um den Dreh rum. Und ja, wir haben dann das Rad abgeholt aus der Wechselzone und dann konnte ich erst wieder um, weiß gar nicht, wir haben dann nachts im Camper nochmal Nudeln gekocht, weil ich einfach nichts essen konnte. Es war, glaube ich, dann schon 12 Uhr oder sowas, bis ich wieder was reinbekommen habe. Aber ja, also das kenne ich schon so ein bisschen so nach anderen Wettkämpfen, dass ich danach einfach keinen Hunger habe und da irgendwie schlecht was reinkriege. Aber das war jetzt nochmal ein bisschen extremer, dass ich da einfach ja gar nichts essen wollte oder konnte. Der Magen wollte einfach nichts mehr aufnehmen. Trinken ja, aber essen war dann den Abend gar nichts. Und was hast du dir so auf der Messe gegönnt? Jetzt kannst du ja mal verraten. Aha, ja, da gibt's so schöne Rotkollektionen von Ryzen. Und die haben da so Challenge-Rot-Pullis und T-Shirts, da habe ich zugeschlagen. Da konnte man sich dann, deswegen musste ich montags auch nochmal hin, seine Zielzeit so in der Shift-Art Okay. draufdrucken lassen. Ja, Das habe ich cool. dann mitgenommen. Ja, das ist so ein Erinnerungsstück. Das finde ich ziemlich cool. Ja, und so noch ein paar T-Shirts habe ich mir noch gegönnt. Ja. Sehr cool. Das war's dann auch, aber ja, war kostspielig genug. Ja, das glaube ich. Vor allem allein der Starter ist ja kostspielig genug. Von daher Ja, das auf jeden kann man sich Fall. das auch nicht jedes Jahr leisten. Alle 2 Jahre ist ja dann okay. Nee. Genau, so rechnen wir das. Ja, mal gucken. Will ich jetzt auch gar nicht nach irgendwelchen zukünftigen Projekten oder sowas fragen, weil da lasse ich erstmal noch ein bisschen Ruhe damit. Aber ja, mal schauen, ob du vielleicht, wo du sagst, du hast Blut geleckt, ob du vielleicht. Ich meine, das ist eine super Zeit. Also theoretisch könnte man damit ja noch ein bisschen was anfangen. So, mal gucken, was du auf der Mitteldistanz vielleicht hinkriegst. Also dich, wenn jetzt mal wieder die 70.3-Meisterschaft irgendwie in der Nähe ist, in Europa oder sowas, ob du da nicht mal vielleicht mal angreifen willst. Ich meine, Neuseeland ist ein bisschen weit, aber dieses Jahr. Das ist ein bisschen weit, ja, Aber ich das meine, stimmt. ey. Ja, mal gucken, was da Ja, geht. muss man mit Adrian kurz schließen, der hat bestimmt auch noch ein paar gute Ideen für dich. Genau. Ja, super. Vielleicht noch zum Abschluss. Ich habe das also ein bisschen im Hinterkopf, ob wir es machen, weiß noch nicht, aber können wir ganz kurz mal machen. Würde gerne mal, dass du so ein bisschen so dein Tag in Noten einkategorisierst, beziehungsweise das Event so allgemein. Also Fans und Stimmung. Ja, eins, also ganz, ganz klar. Selbst im Regen waren alle da, das war schon Wahnsinn. Und Organisation. Boah, da kann man da muss man auch eine Eins geben. Also es ist wirklich Wahnsinn, was da an Helfern sind, die dich in jeder Wechselzone begleiten und helfen. Und auch wenn du Fragen hast, so vorher beim Bike-Check-In hat dir jeder noch erklärt, wo du hinlaufen musst. Und es ist Wahnsinn da. Also wirklich da großen Respekt. Also jetzt hätte ich Helfer nochmal extra gemacht, weil es gibt ja auch gute und schlechte, denke ich mal. Okay. Ja. Und dann haben wir noch die Strecke. Wie fandst du die so allgemein? Ja, gut. Also Radfahren und Schwimmen. Also mir gefällt die Radstrecke sehr, sehr gut. Schwimmen ist halt ja, im Kanal für mich auch super, weil ich nur geradeaus schwimmen muss und nicht großartig orientieren muss. Von daher, ja, der würde ich eine 1 geben. Aber wenn man in der Kombination mit der Marathonstrecke, Marathon würde ich eher so eine liebgemeine 3 gebe ich der Marathonstrecke, weil ich glaube, da sind Drei, echt? andere, Okay, jetzt, das wenn man, überrascht mich jetzt doch ein bisschen. Ich ja, dachte, würde ich na schon komm, sagen, insgesamt also eine Zwei ist ja okay. Aber ja, drei schon. Aber also kann man noch ein bisschen besser machen, sagst du. Ist okay, kann man ja mitnehmen. Also so ist es ja nicht. ja, also in Rot wahrscheinlich nicht besser, weil das ist so eigentlich schon dann die, was man so rausholen kann, aber so ein Marathon, also boah, wenn ich jetzt, wenn du mich jetzt fragst, ob ich nächstes Jahr eine Staffel laufen will, dann würde ich, glaube ich, dankend ablehnen. So von der Marathonstrecke her. Apropos, Der Zieleinlauf natürlich super, ne? ja, klar, man hat ja immer so ein bisschen seinen Vor- und Nachteil, aber ist okay, ja, ich finde es ganz gut, dass es nicht mal alles dann perfekt ist, wo du sagst, ey, überall eine Eins, das ist ja gut. Aber also, wo du jetzt Staffel sagst, hast du Tim Bensko getroffen? Nein, Tim Benz habe ich nicht getroffen. Ich habe Jonas Weichmann habe Ah, ich okay. gesehen beim Laufen. Da ist er mir als erstes entgegengekommen und dann habe ich ihn überholt. Den habe ich gesehen. Aber Tim Benzko nicht, nein. Okay. So, haben wir welche anderen Stars gesehen, die da vorbeigelaufen sind oder an der Seite standen? Jetzt so von Promis nicht. Ich fand es ziemlich krass, das habe ich glaube ich gar nicht erzählt, als ich aufs Rad gegangen bin, wurde ich direkt so eine Minute nach oder 2 Minuten nach dem Radstart von Magnus Dietlef überholt. Also der war dann praktisch ist auf seine zweite Runde gegangen. Und das fand ich schon krass, weil der ist also ein Berg auf seinem Fahrrad, der ist ja Da riesig. hast du Das ist schon gesagt, eine Erscheinung. hey, super Windschatten dahinter. Genau, da hing Also ich dran. Also wenn du sagst, gefühlt eine halbe wenn du sagst, Sekunde. er ist so ein Riese, dann kannst du auch, keine Ahnung, 20 Meter dahinter bleiben und kriegst immer noch Windschatten. Wahrscheinlich schon, ja. Also der, puh, das ist schon. Wenn man den sein Rad angeschaut in der Wechselzone am Tag davor, das ist riesig. Gefühlt kann man sich da drauf lehnen wie an so einem Barhocker oder so. Also das ist richtig groß. Ja, cool. Ich will dich jetzt aber weiter jetzt aufhalten, bevor wir das noch künstlich in Länge ziehen. Ich denke, das war eigentlich schon super, ja, super Wettkampfwiedergabe von dir und ja, wie gesagt, sehr cool, dass du uns da mitgenommen hast und ja, ich würde sagen, wir hören auf jeden Fall voneinander. Das wird nicht das letzte Mal sein, dass du im Podcast warst, auch wenn ich noch nicht sagen kann, was das nächste Mal ist. ja, und ich hab da ein Thema, können wir nachher nochmal ein bisschen sprechen. Ja, deswegen, Jörg, sehr vielen Dank. Erhol dich noch schön, Alles mach klar. nicht zu viel erstmal, gell, und mach dir Gedanken, was so als nächstes für dich ansteht. Jawohl, das wird gemacht. Vielen Dank, dass ihr zugehört habt und Jörg, sehr vielen Dank. Bis dann. Halt die Ohren steif. jo, bis Ciao. dann. Ciao.